So, Freunde, es geht weiter bei uns. 0130 2911, das ist unsere Telefonnummer. Hier ist das Talkradio Domian. 1Live Talkradio zu hören im Radio bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Sendung und dieses bedeutet, ihr könnt mich zu jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Angerufen hat auch Mehmet, 34. Jawohl. Guten Morgen. Moin, Domian. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Ja, es handelt sich bei mir um Nymphomanität von Männern auf Deutsch gesagt. Nehme ich mal an. Du bist, bezieht sich das auf dich? Ja. Du bist sexsüchtig? Ja. Wie macht sich das, wie äußert sich das? Ja, ganz einfach. Ich kann die fast nie genug kriegen. Ja. Ich habe auch schon Ärzte aufgesucht auf Deutsch gesagt, um das runterzudrücken auf Deutsch gesagt. Mhm. Was machst du alles? Was stellst du an? Oh, ich bin verheiratet, du. Ne? Ja. Hab drei Kinder. Trotzdem brauche ich noch andere Frauen. Und Selbstbefriedigung mache ich auch noch nebenbei. Wie lernst du oder wo lernst du die anderen Frauen kennen? In Gaststätten. In Gaststätten? Jo. Und also, wie viel lernst du dann so, sagen wir mal, im Monat kennen? Ja, so zwischen 10 und 15 auf jeden Fall. Zwischen 10 und 15? Ja, weil ich immer unterwegs bin, so ein Art Streuner bin ich, weißt du. Was, aber du bist beruflich nicht unterwegs? Nein, momentan nicht. Du treibst dich dann fast jeden Abend in irgendwelche Kneipen rum? Ja, fast. Und schleppst die Frauen dann ab? Oder lässt dich abschleppen? Ja, genau. Oder ich oder sie, ja, genau. Und wohin nimmst du die Frauen mit? Ja, je nach Möglichkeit, ne? Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Also man kann bei ihr hingehen, man kann auch irgendwie bestimmte Gebäude, die man natürlich kennt, seitdem man so jahrelang hier in der Gegend wohnt, natürlich kennt man ja ihr... Ich meine, zu dir geht's ja eben nicht, ne? Nee, weil nee, da deine Frau da geht's, ist. Da geht's ja nicht, da ist ja die Ehefrau. Es sind immer andere Frauen. Richtig. Oder hast du so ein Telefonbuch, wo... Nein, das habe ich nicht. Wie ist denn die Sexualität zwischen dir und deiner Frau? Es geht. Nicht so der Knaller mehr? Nee. Wie lange seid ihr verheiratet? Halt dich fest. 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Ja, und da ist nicht... Und da ist die Luft schon raus? Nee, nicht die Lust, aber das ist, hat auch so ein bisschen mit Glaube und so zu tun, weißt du? Glaube? Also, ja, Glaube. Ja? Der Islam und so. Da darf nicht alles gemacht werden, wie man so möchte, weißt du? Deine Frau ist Türkin? Ja, richtig. Du bist auch Türke? Ja, klar. Ja, ja, und ja, und da sagt sie, das gehört sie nicht, dies gehört sie nicht. Natürlich kriege ich das woanders, natürlich kriege ich die Sache, die ich bei ihr nicht kriege. Also die richtige Befriedigung geht zu Hause nicht ab? Richtig. Ja? Ja. Deine Frau weiß das natürlich nicht, ne? Doch, ich habe es dir gesagt, ganz offen. Dass du andere Frauen hast? Nein. Ich habe ihr gesagt, das ist nicht gut und so und ich möchte dies und das und jenes und so. Aber sie geht nicht darauf ein? Nö. Also sind das jetzt ganz besondere sexuelle Praktiken? Ach, nein, die einfachen Sachen. Die sie aber dann auch nicht macht? Nö. Nee. Sie ahnt sie irgendwas von deinen Eskapaden? Also ich erzähle es ihr, ne? Also ich erzähle nicht, was ich gerade jetzt gestern oder vorgestern gemacht habe, früher, vor meinem früheren Leben, sagen wir mal. Aber sie weiß aktuell nichts von den vielen Frauen, die da... Nein, das weiß sie nicht. Das würde ich auch nicht machen. Aber wiederum habe ich sie auch drauf angesprochen. Ich sage, du, wenn du das nicht machst, dann muss ich mir mal halt eine andere nehmen. Und was sagt sie da drauf? Ja, mach es doch. Mach es doch? Ja. Ja, die ist aber drauf, die Frau. Ja, echt. Also, die kennt nur das Beten und gut, ne? Echt, du. Wieso hast du sie geheiratet? Oh ne, das geht zwischen zu tief rein. Also, weil von der ersten Frau geschieden und so, ne? Mhm. Und dann natürlich auch die beiden Kinder wollte ich unbedingt haben. Ja. Und dann bräuchte ich natürlich so eine Frau, wo, also auf Deutsch gesagt, neue Beziehungen anfangen und die Kinder nicht alleine und so. Und wenn ich jetzt wieder berufstätig bin und so, dann stehen die ja da und so, ne? Mhm. Sonst wäre ja nichts möglich gewesen. Mhm. Mhm. Ja, und dann war ich natürlich mit dieser Sache auch beim Arzt. Und da habe ich gesagt, könnt ihr nicht irgendwie, habt ihr nicht da irgendwie Spritzen da und so, also wo man diese Hormonsache runternimmt, ne? War ich echt da. Da sagt der Mensch, seien Sie doch froh. Seien Sie doch froh, andere kommen hierher, um Hormone zu kriegen, so eine Spritzen. Naja, das und, ist ja also ein bisschen dämlich. Ja. Du lebst in einer Ehe. Würdest du denn lieber gerne monogam leben, wenn du es denn könntest? Monogam? Das habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden. Würdest du lieber mit deiner Frau alleine Sexualität haben? Nö, du, ich habe mich schon so dran gewöhnt, seit meiner Jugend mache ich das schon so. Da verstehe ich nicht, warum. Letztendlich verstehe ich dann doch nicht, warum du heiratest, wenn du so gepolt bist. Wegen die Kinder. Ja. Wegen den Kindern. Mhm. Man möchte die ja nicht einfach irgendwo beiseite lassen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und trotzdem kann ich das andere nicht sein lassen. Das ist echt voll daneben. Und deswegen. Aber du willst es auch nicht, das andere sein lassen? Doch, das würde ich gerne, wenn ich die passende Frau habe, natürlich. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich eine Frau gehabt, eine deutsche Frau, also mit der habe ich mich total 100%ig verstanden. Also liegt die Sache doch da, der Hund da begraben, dass das die falsche Frau für dich ist? Anscheinend, ja. Und dann kann dir auch kein Arzt und kein Psychologe helfen, da hilft nur die richtige Frau. Die richtige Frau, ja. Das ist es wahrscheinlich. Ja. Also dann hat das auch mit Scheidung zu tun, natürlich. Ne? Das hat dann damit zu tun. Oh, oh Mensch, weiß ich auch nicht. Ja, da mehr kann ich dir da auch nicht zu sagen, Mensch. Ist ja ein krasses Leben, was du da führst. Ja. Nimmst du auch immer Gummis? Ja, deswegen rufe ich dich auch an. Mache ich nicht. Es kommt Immer mehr habe ich Muffe seit dieser Es kommt ja immer dicker. Ja. Da, pass auf, wenn du diese Sendung kennst, weißt du, dass ich da nicht locker und leger drüber rede. Ja, da hört bei mir wirklich der Spaß auf. Ne? Ja, hast du recht, kannst du recht haben, auf jeden Fall. Ich habe Muffe, deswegen rufe ich ja an. Ja. Ne? Warum nimmst du keine Gummis? Weiß ich nicht, also du. Ach, das ist ja nun ziemlich doof, ne? Ja. Weiß ich nicht. Also. Nein, es ergibt sich halt eben so, weißt du, wie ich schon sagte, da schläfst du einen ab und dann eben schnell oder so. Du trägst ja nicht die Verantwortung für dich, sondern du trägst die Verantwortung allgemein. Für deine Frau, ne? Ja, das stimmt auch. Deswegen, also du gehst deiner Frau gnadenlos fremd und du gefährdest andere, auf jeden Fall. Ihre Gesundheit und ihr Leben. Ja. Und das ist nur Scheiße. Und da hast du recht. Und deswegen. Wenn du schon nicht an dich halten kannst, dann mach es bitte mit Gummis. Mhm. In diesem Sinne. Ja. Nehm mit. Dann weiß ich Bescheid, du. Ja. Hundertprozentig. Und ich wünsche dem anderen, der Krebs hat, wo ich das vorhin mitbekommen habe, Darmkrebs, toi toi toi, dass es ihm wieder gut geht. Und viel Mut wünsche ich ihm nochmal. Ja. Vielen Dank, Mehmet. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Ciao. Mein Gott, die Leute. Petra, 46, hallo. Ja, hallo. Guten Morgen. Red ich mit dir, Domian? Absolut, mit ihm persönlich. Ja, okay, alles klar, Jürgen. Ich hätte, erstmal muss ich auch sagen, dein Team ist super klasse. Danke. Ich hätte zum Thema, ja, offenes Thema eigentlich. Ich habe vor ein paar Wochen erfahren, dass mein Ex-Mann, mein erster Mann, meine Schwester vergewaltigt hat. Und, kürzlich oder damals? Vor 26 Jahren. Ach, als du mit ihm zusammen warst? Ja, ich lag im Krankenhaus, habe unser Kind geboren und in dieser Zeit hat er meine Schwester wirklich vergewaltigt, aber ich habe es nicht gewusst. Wie alt war die Schwester damals? 14. 14,5. Und wie hast du aber das jetzt? Aber ich habe das jetzt erst vor ein paar Wochen erfahren. Von wem? Durch meine Mutter. Die war eingeweiht. Meine Mutter wusste das die ganzen Jahre, aber ich wusste es nicht. Und meine Mutter wurde am 18. Oktober 65 und da war also ihre Geburtstagsfeier und allerdings hat sie eine Woche später gefeiert und da war auch dann diese besagte Schwester und die habe ich eigentlich immer fürchterlich geliebt. Mhm. Ich habe nur gemerkt, auch die ganzen Jahre über, sie ist dann irgendwann kurz nachdem das passiert war, nach Süddeutschland gezogen und wir hatten also nur noch wenig Kontakt miteinander, aber ich habe sie immer fürchterlich geliebt. Jetzt weißt du es, jetzt hast du es erfahren. Und ich mache mir fürchterliche Vorwürfe, ne? Wieso machst du dir Vorwürfe? Ja, das war mein damaliger Mann, der meine Schwester vergewaltigt. Ja, aber da kannst du doch nichts für. Ich kann da nichts für, aber ich mache mir trotzdem Vorwürfe. Inwiefern? Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja halt nicht erklären. Ich mache mir wahnsinnige Vorwürfe, weil ich meine Schwester wiedergesehen habe und die wiegt nur 32 Kilo und alles ist wohl. Ich habe auch mit dieser Sozialbetreuerin gesprochen und diese also betreut, diese Alkoholikerin inzwischen, meine Schwester und. Also der Schwester geht es sehr schlecht, seit Jahren schon. Seit Jahren. Und du siehst in irgendeiner Form einen Zusammenhang mit diesem... Ja. Hast du denn jetzt, nachdem du es weißt, die Schwester darauf angesprochen? Ja, ich habe mit ihr gesprochen, sie liegt im Krankenhaus und ich telefoniere regelmäßig mit ihr. Ja. Und nachdem ich das von meiner Mutter wusste, habe ich sie auch darauf angesprochen. Und was sagte sie? Da hat sie gesagt, Petra, das war nicht deine Schuld, niemals. Mhm. Im Gegenteil, sie fühlte sich schuldig und hat sich deswegen so distanziert mir gegenüber benommen. Ja, das ist wirklich eine Verkettung dann von... Und ich habe das nicht verstanden, ne? Mhm. Das war immer so meine... Ich habe noch mehr Geschwister und das war so meine Lieblingsschwester. Wenn sie aber zu dir gesagt hat, wenn sie auch ganz klar sagt, dass du nun wirklich daran keine Schuld trägst, hilft dir das denn ein wenig aus ein diesem... Ein bisschen, ja. Ja, ich finde das aber auch wirklich ganz eindeutig, Petra, dass du da nun überhaupt keine Schuld dran hast. Aber ich habe trotzdem Schuldgefühle. Ich habe eher gesagt, du, Sigrid, das tut mir so wahnsinnig leid und ich habe das nicht gewusst, ich habe das jetzt also erfahren. Mhm. Da sagt sie, Petra, du hast überhaupt keine Schuld daran, ne? Du nicht. Insofern ist es vielleicht gut, wenn ihr beide jetzt vielleicht noch öfter über diesen Vorfall ins Gespräch kommt und ihr euch austauscht, damit dieses bereinigt wird. Ich glaube, indem man da intensiver und nochmal drüber redet, kann das für dich auch eine Hilfe sein. Auch dieses falsche Gefühl, das ist ja ein falsches Gefühl, was du da hast. Ja, sie sagt ja auch, du nicht, ne? Mhm. Also eigentlich hat das jeder gewusst, meine Mutter wusste das, meine anderen Geschwister wussten das. Und ich wusste es nicht. Ich war in Krankenhaus und mein Kind zur Welt gebracht und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe das nach 26 Jahren erfahren, ne? Also Petra, ich wünsche dir, dass du ins Reine kommst mit deiner Schwester und mit dieser Geschichte und redet noch oft miteinander darüber. Das tut, glaube ich, euch beiden auch gut. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Petra. Ciao. Tschüss. Melanie ist 25 Jahre alt und jetzt am Telefon. Hallo. Ja, hallo Domian. Hallo Melanie. Es geht um Folgendes. Ich habe ein Problem mit meiner Schwiegermutter. Ja. Ich habe mich am Donnerstag mit meinem Mann gestritten wegen einer Lappalie und er ist dann, weil er nicht wusste angeblich, wo er hin sollte, zu seiner Mutter mitten in der Nacht und seitdem versucht sie uns auseinanderzubringen. Also seitdem? Sie sagt, also das ist ja jetzt erst ein paar Tage her, aber sie sagt, es hat keinen Zweck mehr, wir sollen uns scheiden lassen. Wie lange seid ihr verheiratet? Ein Jahr. Ein Jahr. Wie war das Verhältnis denn vorher zwischen dir und der Schwiegermutter? Am Anfang war es sehr schlecht, also sie hat sich um uns überhaupt keine Gedanken gemacht und dann als unser Sohn geboren wurde, hat sie sich total verändert. Mhm. Also sie hat sich zu euch hinbewegt und auch zu aber dir. Nur wegen dem Kind. Nur wegen des Kindes. Mhm. Ja. Ja. Was ist denn jetzt, sag doch mal nur in ein paar Stichworten, was ist da vorgefallen an Streit? Ja, es ging um Einkaufen. Also mein Mann wollte zum Fußball und ich wollte ganz kurz nur was besorgen. Mhm. Und dann hat er auf stur geschaltet und da habe ich gesagt, so jetzt reicht's, hau ab. Mhm. So aus Wut und dann ist er abgehauen und dann kam er nach Stunden wieder und in mir wuchs die Wut. Und dann habe ich ihn nicht mehr reingelassen. Habe ich den Schlüssel ins Schloss gesteckt. Ist ja auch ein bisschen blöd, ne? Ja, weil das sehe ich auch an und das tut mir auch leid. Und dann musste der Arme wieder zur Mama zurück, oder wie? Ja, natürlich. Da hast du ihn quasi in die Arme der Schwiegermutter getrieben, indem du die Tür da versperrt hast. Ja, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so weit gekommen wäre. Mann. Wie hat es so dramatisch gemacht? Ich meine, es war meine Schuld. Ja, jetzt pass auf. Es tut mir auch leid. Hast du dieses deinem Mann gesagt, dass dir das leid tut? Ja, natürlich. Ist es zwischen euch wieder gut jetzt? Zwischen uns ist alles super. Nur ich werde jetzt von ihr tyrannisiert. Inwiefern? Sie ruft mich an, macht mir ständig irgendwelche Vorwürfe, ich müsste zur Therapie und was weiß ich nicht alles. Ja, und dann habt ihr Zank am Telefon. Ja, natürlich. Und dann streite ich mich auch mit meinem Mann deswegen. Welche Position bezieht denn dein Mann jetzt in diesem Wirrwarr, in dem Streit, der ja nur erst 2 Tage währt? Ja, er sagt da gar nichts so. Gar nicht. Eigentlich müsste er ja jetzt irgendwie schlichten zwischen euch beiden. Ja, das wäre seine Aufgabe eigentlich. Ja. Ihm ist da auch daran gelegen, dass seine Mutter einen guten Draht zur Familie, zu seiner Familie hat, denke ich mal. Ja, eigentlich schon. Und ihm muss auch daran gelegen sein, dass du einen guten Draht zur Schwiegermutter hast. Ja, aber das möchte ich auch jetzt nicht mehr. Du möchtest es auch nicht mehr? Nein, sie hat mir so viele Vorwürfe gemacht. Aber nach 2 Tagen kann man doch nicht schon alle Brücken abbrechen. Nein, sie kann nicht zu mir sagen, ich hab dich doch lieb und ich will dir doch nichts. Und zu meinem Mann sagt sie, es hat keinen Zweck, lass dich scheiden. Wie wär's denn mal, wenn ihr drei euch zusammensetzt? Ja, das habe ich auch schon überlegt. Ist vielleicht heikel, aber vielleicht gar nicht so schlecht. Und wenn du das vorschlägst, dann darfst du da aber auch nicht verkrampft und nur zornig reingehen, sondern du musst auch im Hintergrund haben, da muss auch eine Kompromissbereitschaft da sein. Du kannst ja sagen, dass sich das ja geärgert hat und dass dich das ja verletzt hat, aber dir letztendlich doch auch daran gelegen ist, dass wieder Frieden herrscht. Vielleicht könnte man es so hinbiegen, wenn ihr dann zu dritt redet. Aber das geht nicht, wenn da drei Betonköpfe sitzen. Ne? Dann funktioniert das nicht. Ja, das stimmt. Und da würde ich an deiner Stelle dann den Mann auch so ein bisschen schon mal vorbereiten. Das müsst ihr doch wieder hinkriegen, Mensch. Du möchtest doch mit deinem Mann zusammen sein. Ja, natürlich. Du liebst ihn. Ja. Er liebt dich auch. Ja. Ja, dann muss das doch irgendwie wieder regelbar sein. Nach so einer Kleinigkeit. Nee, ich glaube, dass sie es schafft, dass wir auseinandergehen. Ja, deswegen, du musst jetzt aktiv werden. Versuche das. Das ist doch auch schon mal ein gutes Standing. Da signalisierst du doch auch, dass es wieder gut werden soll und deine Bereitschaft auch. Wenn du vorschlägst, komm, lass uns doch zu dritt reden. Dann hat sie die Schweinekarte, nicht du. Versuch das mal. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Olaf, 32. Ja, hallo, Jürgen. Ja, hallo, Olaf. Ja, ich musste zuerst mal ein ganz großes Kompliment machen. Danke. Und zwar dafür, wie du so ad hoc so die Lebensgeschichte von Leuten wieder aufgreifen kannst in deinem Kopf, die von einem halben Jahr angerufen manchmal haben. Manchmal gelingt also, das, aber auch nicht absolut nicht faszinierend. Immer. Also, und da wollte ich dich nur mal kurz fragen, ob du da irgendwie ein Geheimrezept oder irgendwas hast. Nein, nein, ich trinke nicht Bulizitin oder sowas, ich weiß es nicht. Nein, nein, das ist, es ist aber auch nicht immer so. Es sind jetzt über 4000 Interviews, die ich hier geführt habe. An das eine oder andere erinnere ich mich nicht mehr, aber an viele schon. Und vor allen Dingen auch an eher dramatische Dinge oder eher abseitige Dinge, das gelingt manchmal. Ja. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Udo Jürgens. Udo Jürgens? Ja, also ich bin absoluter Fan. Udo Jürgens? Und, ja, absolut. Und ich habe da... Mit 32? Ja, ja, ja. Und, ja. Gerade deswegen habe ich da wahrscheinlich so Schwierigkeiten in meinem näheren Umkreis. Weil, die halten sich alle für bekloppt, was, oder? Ja, ja, das wird überhaupt nicht anerkannt. Deine Freunde hören welche Musik? Ja, also 0815, also normal so also Rockmusik ja, und Charts und englischer Techno Pop und was weiß ich nicht alles, also, was so im Radio rauf und runter läuft. Magst du solche Musik denn auch? Ja, also ich bin eigentlich recht flexibel in meinem Musikgeschmack. Aber das absolute also Highlight in deinem Leben ist Udo Jürgens. Ja. Also, weil ich habe das erste Konzert, was ich überhaupt hier miterlebt habe, das war ein Udo Jürgens Konzert. Und wie alt warst du da? Moment, das war 79, da war ich, ja, ich bin jetzt etwas aufgeregt. Also warst du schon recht jung, wir rechnen. War ich 15 Jahre. Ja, genau. 15. Ja, und das war, also das hat mich absolut umgehauen. Und wie kam es denn dazu, dass du mit 15 in so ein Konzert gegangen bist? Ja, ich war mit meiner Tante zusammen. Also deshalb haben meine Eltern das erlaubt. Und das war, also er hat so eine wahnsinnige Ausstrahlung auch auf der Bühne und es wirkt absolut authentisch auf was gemacht. Und so eine Überzeugungskraft und die Texte, die sprechen... Die aus der Seele. Für sich. Und ich habe mich danach, nach diesem Konzert, habe ich mich intensiver so beschäftigt mit ihm. Ja. Und mit seinen Texten auch. Und ich finde auch, Texte und Musik passen optimal zusammen, wie sonst bei keinem anderen Sänger. Welches Stück magst du am liebsten? Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Das heißt Verloren in mir. Verloren in mir, nee. Das ist von der LP Geradeaus. Aha. Und ja, das ist ja noch eine andere Sache. Also das, die Stücke, die im Radio gespielt werden, das sind nicht die typischen Stücke für ihn. Also das sind ja... Also das Ehrenwertehaus. Ja. Mit 66 Jahren. Ja. Griechischer Wein. Ja, das sind alles so Sachen. 17 Haar, ja, blondes Haar. Ja, das sind zwar auch schöne Wunderbar. Stücke und auch gute Texte, aber das sind nicht so die Sachen, die auch mehr so in die Tiefe gehen. Ja. Und für mich ist er derjenige, der also wirklich sein Innerstes nach außen kehrt. Also Olaf, und ja. Du rennst bei mir offene Türen ein. Ehrlich? Ich finde Udo Jürgens auch wirklich ausgesprochen klasse. Ich finde wow. Er ist mit der beste deutsche Schlagersänger. Oder Schlager ist nee, er kein Schlager. Nein, er ist wirklich mehr. Er ist wirklich ein Multitalent. Ja. Und ich respektiere, ich finde auf der Ebene, auf der er Musik macht, ist er grandios. Ich finde ihn auch wirklich ausgesprochen gut. Ich kann da nicht die Nase rümpfen, wirklich nicht. Oh, jetzt hast du bei mir noch mehr Punkte gemacht. Und ich wollte vielleicht auf diesem Wege vielleicht versuchen, irgendwie, wenn du es erlaubst, da irgendwie einen Fanclub zusammen zu Ach, Junge, es gibt, nee, das machen wir nicht. Dann nee, kommen wir in, was meinst du? Was? Irgendwie, aber es gibt wahrscheinlich 100 Fanclubs Udo Jürgens in Deutschland. Ja, ich habe das schon versucht. Also da ist nichts ranzukommen. Das wundert mich auch. Hast du annonciert mal irgendwo? Nee, ich habe bei seinem Management angerufen ja, in der Schweiz. Und da habe ich so eine Adresse gekriegt, da habe ich hingeschrieben und habe keine Antwort erhalten. Würde ich es nochmal versuchen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ganz Deutschland übersprenkelt ist mit Fanclubs Uli Jürgens. Ganz sicher. Jetzt sag mir doch bitte nochmal, wie du so bei deinen Freunden dastehst, wenn du ein bekennender Uli Jürgens-Fan bist. Ja, ich stehe da als wie soll ich das beschreiben? Also ich bin absoluter Außenseiter und als kleiner Verrückter sozusagen. Ne? Also die finden das zwar toll, dass ich mich dazu bekenne, dass es mutig ist sozusagen von mir, mich dazu zu bekennen, aber eine kleine Meise habe ich für die schon. Ja, und wenn es, dann wäre es ja auch egal, ne, wenn man das so sieht. Also ja, mich stört das auch. Mich stört das insofern nicht, also weil ich mich gerne dazu bekenne, aber mich stört das ein bisschen, dass die Leute solche Vorurteile haben. Also dass sie immer nur das hören, was im Radio und sich nicht da ein bisschen näher damit beschäftigen und sich damit auseinandersetzen. Olaf, jetzt wünsche ich dir, dass du an einen guten Fanclub kommst und dass du dich da noch mehr informieren kannst und noch mehr reinbegeben kannst in die Szene Uli Jürgens. Okay. Viel Spaß beim Hören der Musik weiter. Jo, danke. Tschüss. Jürgen. Tschüss. Ciao. Wolfgang, 46. Ja, ich bin schon da. Du bist schon da? Ja, freilich. Das ist ja sehr schön. Ja. Wolfgang, dein Thema. Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt allein und habe meine Kinder. Ja, dann bist du ja schon nicht alleine, wenn du deine Kinder hast. Bitte? Ich sag, dann bist du ja schon nicht alleine, wenn du deine Kinder hast. Ja, das ist richtig, was du sagst, ja. Wie alt sind die Kinder? Ja, der Kleinste ist 7, das Töchterle ist 18, also 19 geworden jetzt. Ja. Und ja, ich habe auch noch einen Sohn, der ist schon 25, aber außer Haus. Ja, und du lebst mit den anderen Kindern. Du hast den Fernseher nicht leise geschaltet. Doch. Nein, warte, irgendwas höre ich im Hintergrund. Warte mal. Ja. Sekunde bitte. Jetzt müsste aber gehen. Ja, okay. Ist besser. Ja, ich hoffe. Du lebst alleine mit den Kindern? Ja, schon einige Jahre halt schon. Ja, und das Thema, weswegen du angerufen hast, eigentlich ist Einsamkeit, oder? Ja, auch, ja. Aber eigentlich beneide ich die Frauen, die halt auch so in der Lage sind wie ich, alleinerziehend, und die sich da treffen. Und ich finde einfach nicht den Mut, dass ich da auch hingehen könnte. Darf man als Mann zu alleinerziehenden Müttern gehen? Das ist die Frage, ich weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Es gibt doch bestimmt in Deutschland auch so Clubs von alleinerziehenden Menschen, bin ich ganz sicher. Naja, ich habe mich da noch nicht so weiter informiert. Nur ich weiß, dass zum Beispiel, ich wohne jetzt in Erlangen, und ich weiß also, dass es da so ein Häuschen gibt, und da treffen sich die ganzen Mütter. Ja. Und ich finde einfach nicht den Mut, ich fahre zwar ab und zu mal hin und schaue mir die Öffnungszeiten an und so weiter, aber das ist halt dann schon schwierig. Ne? Tritt dich in den Hintern und geh ganz einfach mal irgendwann rein. Wahrscheinlich werden die ganz erstaunt und erfreut sein, endlich dann mal so einen knackigen Mann zu sehen wie dich. Naja, so knackig, also... Nein, aber ich meine im Ernst. Ich war mit Sicherheit sehr hässlich, aber es ist halt, es ist eine Überwindung erstmal. Ja, und wenn du da niemand hast, ne, es ist wirklich schwer. Ich wünsche dir, dass du die Überwindung hinkriegst, und das kriegt man ja hin. Also es gibt schlimmere Überwindungen im Leben, als da in so eine Gruppe mal einmal reinzugehen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke. Wolfgang, tschüss. Ciao. Tschüss, tschüssi. Elke ist noch dran, 28. Ja, hallo, grüß dich. Und zwar, es geht darum, du, die ewige Geschichte mit dem Hirschgeweih, ja? Ja, die ewige Geschichte. Und zwar folgendes, du hast einen Satz gesagt, der hat mich irgendwo geärgert. Und zwar hast du gesagt, ich möchte nicht durch den Wald gehen und dort einen Bären oder einem Wolf begegnen, ja? Weil das wäre dir zu unsicher. Ja. Und ich möchte nur sagen, dass du also wirklich keine Angst haben müsstest, durch einen Wald zu gehen, in dem auch ein Bär oder ein Wolf lebt. Ja. Es gibt in den letzten 10 Jahren keinen einzigen belegten Fall eines Angriffes von einem Wolf auf einen Menschen. Vielleicht nicht in den letzten 10 Jahren, aber blättern wir mal so die letzten 500 Jahre zurück, da wird schon einiges zusammenkommen. Ja, aber weißt du, das Problem bei Wölfen ist ja, die greifen Menschen nur an, wenn sie nichts zu essen haben. Aber schau doch mal in unseren Wald, also so viele Rehe, die wir haben, und die ganzen Förster und Jäger, die füttern sie ja auch den ganzen Winter durch. Das Problem stellt sich ja auch gar nicht hier in unseren Regionen. Ich weiß nur von einigen Aufenthalten in den USA, dass ich da wirklich nicht tief in den Wald gewandert bin, wo es frei lebende Bären gab. Aber täusch dich nicht, die Wölfe kommen wieder. Ja. Also sie sind schon in Bayern. Aber in Köln sind sie noch nicht. Noch nicht. Nee. Das nicht. Aber es leben zum Beispiel ja in den Ostblockländern genügend Wölfe. Ich weiß, ja. Und diese Wölfe streifen teilweise in der Nacht durch die Großstädte und die Menschen laufen an ihnen vorbei und meinen, das ist ein Hund oder so. Da passiert also wirklich nichts und also ich fände es wirklich schön eigentlich, weil der Wolf ist sowas, was so lang verteufelt worden ist, ja. Wirklich. Also du bist eine Wolf-Liebhaberin, eine Bärenliebhaberin. Ja, kann man absolut so stehen lassen. Ja, ist ja wunderbar. Ich finde die Tiere auch ganz toll. Ja. Aber du magst auch Hirsche. Ja, ich mag alle Tiere. Du magst alle Tiere des Waldes. Nur eben ist mir die natürliche Ausschließe lieber, wie das, was unsere Jäger machen. Ja. Das ist jetzt das Schlusswort für diese Sendung. Oh. Liebe Elke, ich danke dir für deinen Anruf. Gut, tschüss, mach ciao. Weiter, ciao. Danke. So, in der Technik heute Nacht war Annette Bastian und Markus Liebetanz. Und wir haben morgen eine Themensendung, eine ganze Stunde ein Thema. Und das Thema heißt Egoismus. Und ich möchte mich mit euch über euren Egoismus unterhalten. Wie egoistisch seid ihr? Was habt ihr schon aus knallhartem Egoismus heraus gemacht oder angestellt? Was euch vielleicht sogar im Nachhinein irgendwie ärgert oder was ihr bereut? Und was hat man mit euch schon mal angestellt aufgrund knallharten Egoismus von einem anderen Menschen? Also Thema Egoismus morgen Nacht. Ihr könnt ab 0 Uhr bei uns anrufen. Um 1 sind wir im Radio wieder da bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dahin.